Eine der Narrative, die Sie kritisieren, ist die Geschichte vom Westen, von der westlichen Kultur und den westlichen Werten. Was passt Ihnen daran nicht? Nun, zuerst muss man feststellen, dass dieses Narrativ, dem wir, glaube ich, in den westlichen Gesellschaften alle mehr oder weniger nacheifern, das Narrativ der Selbstverwirklichung, vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn man nur hart genug arbeitet, dann kann es jeder schaffen und jeder sollte sich frei entfalten können. Das ist sehr, sehr alt. Das geht zurück auf die griechische Antike. Das ist eine Geschichte des Individuums, die wir seitdem immer weiterentwickelt haben, die natürlich in der christlichen Kultur so ein gewisses Heilsversprechen bekommen hat und die in der amerikanischen Ausprägung das ergeben hat, was wir die neoliberale Geschichte genannt haben. Dass also der Staat sich auch aus diesem Glücksstreben möglichst weit raushalten soll. Das haben wir so tief verinnerlicht, diese Erzählung, dass wir oft gar nicht mehr merken, was für ein brutales Regime uns das auferlegt, wie wenig Solidarität darin Platz hat und wie ungerecht das sein kann für Menschen, die ja in diesem Marathon, den das Leben damit bedeutet, einfach die schlechteren Startplätze bekommen haben. Und deswegen versuchen wir eben auch zu untersuchen, wie tief diese Geschichte auch in unsere Kulturprodukte eingesickert ist und sogar in die Struktur, wie wir Geschichten erzählen. Weil wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, wie die meisten Hollywood-Blockbuster, um bei dem Beispiel zu bleiben, aufgebaut sind, dann ist das immer die gleiche Geschichte. Da ist ein relativ einsamer Held oder eine Heldin mit großen Herausforderungen und muss sich sozusagen selbst überwinden und auch leiden und opfern. Und dann winkt das große Ziel. Und das ist exakt die Geschichte, die der neoliberale Kapitalismus uns auch glauben machen will. Wenn man die Welt verändern möchte mit einem anderen Narrativ, dann muss man natürlich einen Großteil der Menschheit von diesem Narrativ überzeugen. Also ich würde mal sagen, bislang ist das nur den Religionen gelungen, diese positiven Erzählungen zu liefern. Brauchen wir mehr davon? Tatsächlich brauchen wir mehr davon. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt das absolut verfangene, milliardenkompatible Narrativ hätte für die bessere Zukunft, ich glaube, dann würden wir beide uns nicht unterhalten, dann wäre ich schon reich und berühmt und unterwegs in der Welt, um es zu verteilen. Und ich möchte auch keine Religion gründen und das ist auch nicht unser Ziel, wiederum mit einer Ideologie oder ja so etwas wie mit einem magischen Elixier jetzt in die Köpfe der Menschen zu kommen, sondern eher eine Reflexion anzustoßen, mal im Alltag zu schauen, was für Geschichten werden mir eigentlich erzählt und wo bilde ich Geschichten, nach welchem Muster. Und ist dieses Muster ein gesundes? Geht es da um Solidarität? Geht es da um eine bessere Zukunft? Geht es da um Schutz von Lebensgrundlagen? Oder geht es doch eher wieder um Ausbeutung, um Leistung, um Selbstüberwindung? Und dafür mal ein besseres Gefühl zu bekommen, dass wir, der erzählende Affen, eben ohne Geschichten uns gar nicht unterhalten können, keine Politik betreiben können, keine Kultur, keine Beziehung, um uns dann zu fragen, was ist die Geschichte, auch die ich von mir selber erzählen möchte? Ich glaube, das ist der erste Schritt. Gemeinsam mit Samira El-Wassil hat er dieses Buch geschrieben, Erzählende Affen, so heißt es, Friedemann Karich, der Autor. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich sehr gern.